بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten und Allahs Segen und Heil sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und auf all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten und all diejenigen, die ihm auf die beste Art und Weise gefolgt sind, wie die Sahaba und die rechtschaffenden Menschen nach ihnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu ihnen gehören lassen, sodass wir auf der Sunna unseres Propheten wandeln und ihm in jeder kleinen und großen Sache nachmachen und nacheifern. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg dazu verleihen, wie wir uns hier heute versammelt haben, dass wir im Grunde genommen nichts anderes als die Sunna unseres Propheten lernen, damit wir sie umsetzen und damit wir ein gutes Vorbild sind für andere und damit wir, wenn wir gefragt werden, lehren können und damit wir überhaupt unser Wissen weitergeben können, unsere Ehefrauen, unsere Kinder, unsere Familien und so weiter und so fort. Das erste, das nächste Kapitel ist jetzt As-Siwak wa Khisalul Fitra, das heißt As-Siwak, das Verwenden von Miswak und die Eigenschaften der Fitra oder besser gesagt die Dinge, die jemand macht, wenn er ein gesunder Mensch ist und wenn er eine gesunde natürliche Veranlagung hat. Wenn er eine gesunde natürliche Veranlagung hat. Na. Ummul Mu'minin, die Mutter der Gläubigen, wie alle Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam genannt werden, und zwar Aisha radiallahu anha, diejenige Frau, die mit Abstand die meisten Hadith überliefert hat, von den Frauen also, radiallahu anha, hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: As-Siwaku matharatun lil-fam wa mardatun lil-rabbah. Das heißt, As-Siwak, das Verwenden von dem Miswak, das Reinigen des Mundes mit einem Miswak, Matharatun lil-fam, ist eine Reinigung für den Mund, Matharatun lil-fam, Mardatun lil-Rabb, und eine Zufriedenstellung des Herrn, oder eine Sache, mit der Herr, subhanahu wa ta'ala, zufrieden ist. Der Hadith hat Al-Bukhari Ta'liqan überliefert, das heißt, er hat nicht seine komplette Überlieferungskette erwähnt, bis zum Prophet, sondern hat nur ein Stück des Endes überliefert, ein Stück des Endes der Überlieferung überliefert. Und der Hadith ist für Sahih, findet sich auch bei Nasa'i, Ibn Majah und Ibn Khuzaima, Allahs Barmherzigkeit auf ihnen allen. Und es ist auch überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in einem Hadith von Abu Huraira, er sagte, Khamsun min al-Fitra, fünf Dinge gehören zur Fitra, also Fitra ist die natürliche Veranlagung des Menschen, was ein Mensch natürlicherweise, gesunderweise macht. Al-Khamsun min al-Fitra, erstens Al-Istihdad, zweitens Al-Khitan, drittens Qassu al-Sharib, viertens Wanatfu al-Ibt, wa Taqlim al-Adhafa. Also Al-Istihdad geht um das Entfernen der Schamhaare, und Al-Khitan, die Beschneidung, wa Qassu al-Sharib, das Kürzen des Schnurrbartes, wa Natfu al-Ibti, ist das Zupfen der Achselhaare, wa Taqlim al-Adhafir, das Kürzen der Fingernägel. Und in einem Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim hat Ibn Umar radiallahu anhuma überliefert, dass er hat gesagt, Ahfu al-Shawarib, also hat überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, Ahfu al-Shawarib wa A'fu al-Liha, was heißt, kürzt die Schnurrbärte und lasst die Bärte wachsen. Und diese Hadithe beinhalten viele Dinge, die zur Fitra des Menschen dazugehört. Die Ulama, manche von ihnen haben gesagt, dass die Sachen der Fitra sind Pflicht, also sind Wajib. Denn sie gehören zu den Sunnan der Gesandten Allahs. Sie gehören zu den Sunnan, das heißt zu denjenigen Sachen, die Gesandten Allahs a.s. gemacht haben. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen hat, dass er diese Sachen durchführt. Gehört zu seiner natürlichen Veranlagung. Und manche haben gesagt, es gehört zur Vollkommenheit eines gläubigen Menschen. Es gehört zur Vollkommenheit eines gläubigen Menschen. Und allerdings, es gibt einige Beweise dafür, dass diese Sunan Pflicht sind. Besonders in Einzelfällen, wie wir sehen werden. Denn zum Beispiel sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith der Isbah al-Nasa'i im Sahih, man lam ya'khud shadibahu falaysa minna. Das heißt, wer nicht von seinem Schnurrbart etwas wegnimmt, der gehört nicht zu uns. Und das weist darauf hin, dass es eine Pflicht ist, wie es offensichtlich der Fall ist. Und und der Hadith ist wie ich gesagt habe, bei Nasa'i. Zum ersten einmal As-Siwak, worüber es zuerst geht. As-Siwak ist das Benutzen von Miswak. Al-Miswak ist sind Wurzeln von einem Baum, den man auf Arabisch Arak nennt. Arak. Arakbaum. Und auf Lateinisch oder Botanisch sagt man Salvadora Persia oder Persica, manchmal findet man. Das ist ein bestimmter Baum, den man, oder bestimmte Pflanze, die Äste hat, und diese Äste nimmt man, um sich damit den Mund zu reinigen. Was macht man damit? Man benutzt also entweder von diesem Baum diese Wurzeln oder von anderen Bäumen. Also mit Wurzeln meine ich auch die Äste oder sowas ähnliches, ja. Man nimmt von diesen Bäumen oder von diesen Ästen oder Pflanzen diese Wurzeln bzw. Äste oder von anderen ähnlichen Bäumen wie dieses. Nur der meiste Baum, der verwendet ist der Arak-Baum. Und man reinigt damit seine Zähne und man reinigt damit das Zahnfleisch, damit das, was dort hängen geblieben ist, und damit auch der Geruch von dort entfernt wird. Ja. Und es ist überliefert worden, dass es zu den Sunan der Gesandten gehört, wie ich gesagt habe, und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat im Hadith, arba'un min sunan al-mursalin. Das heißt, vier Dinge gehören zu den Sunan der Gesandten. Al-haya'u. Erstens, die Schamhaftigkeit. Wa yurwa al-khitan. Überliefert wird auch al-khitan. Das heißt, die Beschneidung. Wa ta'attur. Das sich parfümieren. Was-siwak. Das Benutzen von Miswak, wie gerade das ist der Grund, warum der Hadith benutzt, erwähnt haben, und Nikah, das Heiraten. Der Hadith hat Sheikh al-Albani rahimahullah als Hassan eingestuft in Mishkat und Masabih. Dann sind, subhanallah, mehr als 100 Hadithe überliefert worden, die auf die Wichtigkeit des Siwak hinweisen, dass man Miswak benutzt, um sich damit zu reinigen. Und es gibt dafür, oder aus dem sich reinigen mit dem Miswak ergeben sich viele, viele Vorteile. Zu den gewaltigsten Vorteilen gehört, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert hat, uns mitgeteilt hat, dass es eben eine Reinigung für den Mund ist und der Herr damit zufrieden ist. Und man soll den Miswak, was nichts anderes ist wie eine kleine Wurzel, dessen Haare relativ, oder sagt man, diese kleinen feinen Wurzeln innen drin sind weich und wie Härchen und zerstören das oder schädigen das Zahnfleisch nicht und es zerfällt nicht. Das sind so die Eigenschaften von diesem Miswak, den man verwendet, um seinen Mund zu reinigen. Und es ist überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er im Sterben lag, hat er gesehen, wie jemand einen Miswak, also als er in seiner Krankheit war, der gestorben ist, hat er gesehen, dass jemand einen Miswak benutzt. Und seine Frau Aisha radiallahu anha hat verstanden sein Anzeichen, hat ein Zeichen gemacht, wodurch sie verstanden hat, dass er gerne diesen Miswak benutzen möchte. Und dann hat er diesen Miswak genommen, hat sie den Miswak genommen und sie hat ihn erstmal weich gemacht und dann ihm gegeben. Was darauf hinweist, dass es eine Sunna ist, dass man einen Miswak erstmal weich macht, bevor man ihn benutzt, was auch dazu führt, dass natürlich nicht das Zahnfleisch geschädigt wird. Na. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمْ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Das heißt, der Hadith ist bei Nasa'i und Al-Bukhari bei Muslim und Al-Jami', er hat gesagt, dass der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Misk. Der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Misk. Deswegen haben viele Gelehrte gesagt, dass man, wenn man fastet, keinen Miswak benutzen soll. Weil durch das Benutzen von Miswak der Mundgeruch weggeht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist dieser Mundgeruch lieber als der Geruch von Misk. Dann ist erst recht der Geruch von Miswak noch weniger wert als der Geruch natürlich von Misk. Und wie heißt es? Und sie haben wie heißt es, sich auch darauf gestützt, dass wenn man auf jeden Fall manche Gelehrte haben gesagt, nein, beim Fasten ist es auch Sunna, dass man Miswak benutzt. Und das beim Fasten oder bei anderen, zu jeder Zeit soll man Miswak benutzen, egal ob man fastet oder nicht. Und sie haben sich darauf gestützt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak bis-siwaki 'inda kulli wudu. Das heißt, würde ich es meiner Umma nicht schwer machen wollen, dann hätte ich ihnen angeordnet, dass sie den Miswak benutzen sollen bei jedem Wudu, bei jedem Gebetswaschung. Und in einer Überlieferung heißt es, bei jedem Salah, bei jedem Gebet hätte ich ihm angeordnet, wenn es keine Erschwernis gewesen wäre für sie. Aber er hat es also nicht angeordnet, ist keine Pflicht. Na, auf jeden Fall, dieser Hadith ist allgemein und weist darauf hin, dass man es zu jeder Zeit benutzen darf, den Miswak, zu jedem Gebet. Und wenn zu jedem Gebet damit gemeint ist, sind auch alle Ramadan-Tage damit beinhaltet. Na, das ist die eine Ansicht. Und sie sagen auch, dass das Siwak in Wirklichkeit den Schmutz des Mundes entfernt und nicht den Geruch des Fastenden, den Mundgeruch des Fastenden, denn der Mundgeruch des Fastenden entsteht aus dem Magen. So haben sie das auch begründet. Wie dem auch sei, Wallahu a'lam, es ist auch überliefert ein Hadith, der wäre natürlich einschlagend und der wäre alles klar entscheidend. Und zwar ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesehen worden ist, während er fastet. Also der Überlieferer sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam so oft gesehen, während er fastet, dass er Miswak benutzt, dass ich nicht mehr zählen konnte. Aber Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, haben gesagt, dass dieser Hadith schwach ist. Und deswegen, wallahu a'lam, die Hadithe über die Vorzüglichkeit des Benutzen des Miswak sind allgemein. Aber das Verbot, dass man etwas zu sich nimmt, während man fastet, und das kann beim Miswak sehr wohl passieren, da sind Partikel, die abgehen, die kann sehr wohl, kann man sie runterschlucken. Und genauso die Aussage, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah lieber ist als Misk, das weist darauf hin, dass diese Hadithe speziell sind für das Fastenden. Andere Hadithe sind allgemein für alle anderen Zeiten außer dem Fastenden. Und der Grundsatz, wie ich gesagt habe, lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen allgemeinen Hadithen und speziellen Hadithen. Allgemeine Hadithe bei jedem Gebet und bei jedem Salah sollst du Miswak benutzen. Spezieller Hadith sagt, wenn du fastest, dann lass es, nutze es nicht. Manche Ulama haben gesagt, ab Dhuhr soll man es nicht mehr machen, kein Miswak mehr benutzen, wenn man fastet, aber das ist darauf zurückzuführen, dass man meistens ab Dhuhr dann, etwa um die Zeit, fängt der Mundgeruch des Fastenden an, und deswegen soll man es unterlassen. Aber es hängt davon ab, und deswegen haben andere wiederum gesagt, sobald der Mundgeruch des Fastenden anfängt, soll man es nicht mehr benutzen. Wenn es noch nicht da ist, darf man es benutzen. Wallahu a'lam. Aber wie ich gesagt habe, die Hadithe über den Fastenden sind speziell und so sollte man, wenn man fastet, sich davon entfernen. Wallahu a'lam. Wenn man Miswak benutzt, benutzt man es entweder, indem man seine Zähne reinigt, entlang der Mundlänge oder quer zu der Mundlänge. Hauptsache, man fängt von der rechten Seite an, zur linken Seite. Denn der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, gemäß Überlieferung von Bukhari Muslim, kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Das heißt, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, ihm gefiel es, immer mit der rechten Seite anzufangen, wenn er seine Schuhe angezogen hat. Und was auch überliefert ist, und auch wenn er sich gereinigt hat, und in allen Angelegenheiten, wa fi sha'nihi kullihi, in allen Angelegenheiten liebte es der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, mit der rechten Seite anzufangen, wenn es eine rechte und eine linke Seite gegeben hat. Ja. Ja. Und wenn man Wudu macht, dann ist offensichtlich der beste Zeitpunkt, dass man Miswak benutzt, wann? Und zwar, bevor man Madmada macht, bevor man seinen Mund ausspült. Denn wenn man den Mund ausspült, da soll ja das Wasser überall hingelangen. Und es sollen ja keine Essensreste sein, die daran hindern, dass das Wasser irgendwo hingelangt. Deswegen soll man bei der Matmata, entweder vorher oder während, nach dem ersten Mal oder zweiten Mal, sollte man seinen Mund sich reinigen mit dem Miswak und danach die Matmata machen. Also das heißt, seinen Mund ausspülen beim Wudu, bei der Gebetswaschung. Das ist der edelste oder beste Zeitpunkt für das Verwenden von Miswak beim Wudu. Ja. Und das Verwenden von Miswak natürlich führt dazu, dass man sich erstens reinigt, zweitens, dass man zeigt, dass die Ibadah, die man jetzt angehen möchte, den Gottesdienst, den man jetzt verrichten möchte, dass es etwas Edles ist. Und so, das gehört zur Verherrlichung der Gottesdienste, die Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt hat, oder die man eben verrichten möchte für Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenso ist es überliefert, dass man, wenn man aufgewacht ist von dem nach dem Schlaf in der Nacht, nach dem Schlaf in der Nacht, wenn man aufgewacht ist, sollte man auch Miswak benutzen, denn es ist überliefert in das Sahihain, weil Bukhari Muslim, dass Hudhayfa ibn al-Yamam radiallahu anhu hat gesagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wenn er von Nachtschlaf aufgewacht ist, dann hat er seinen Mund mit dem Miswak gereinigt. Und da die Ursache der Reinigung, die nämlich ist, dass man einen bestimmten Mundgeruch hat, nachdem man aufgewacht ist vom Nachtschlaf, auch vorhanden ist, wenn man tagsüber geschlafen hat, haben die Gelehrten auch gesagt, dass es dann auch mustahab ist, dass man Miswak benutzt, wenn man aufgewacht ist von einem Schlaf, auch wenn er tagsüber gewesen ist. Weil der Hadith ist eigentlich ausführlich für die Nacht erwähnt worden. Ja. Und überhaupt soll man auch seinen Mund reinigen, wenn man einen unangenehmen Geruch verspürt oder wenn man auch den Koran lesen möchte, damit man sich reinigt, bevor man die Worte Allah subhanahu wa ta'ala ausspricht. Dann eine weitere Sache, die zu den Art und Weise gehört, wie man den Miswak verwendet. Manche Ulama haben gesagt, man sollte beim Miswak seine linke Hand verwenden, man benutzt ein Miswak, um eine Unreinheit zu entfernen. Und bei Unreinheiten benutzt man mal seine linke Hand. Und andere haben gesagt, man verwendet seine rechte Hand, denn es ist ein Gottesdienst. Es ist ein Gottesdienst und Gottesdienst ist eine edle Sache, dafür benutzt man die rechte Seite. Und wie dem auch sei, da nichts überliefert ist, darüber darf man verwenden, was man will. Die beiden Ansichten sind gleichwertig. Dann ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: "Alaykum bil ithmid fa innahu yajlu al basar wa yumbitu al sha'r." Das heißt, ihr sollt den Ithmid verwenden, denn der Ithmid reinigt das Auge oder die Sicht und lässt das Haar wachsen. Und Ithmid ist eine Art Stein, eine Art schwarzer bis rötlicher Stein, der wie eine Augenschminke ist, den man auf seine Augenwimpern tut. Und es ist überliefert bei At-Tirmidhi rahimahullah, der Hadith Sahih von Ibn Abbas, er hat das überliefert und dazu gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so einen Stein gehabt hat und dieses jede Nacht verwendet hat, dreimal in das eine und dreimal in das andere Auge, also dreimal sein rechtes Auge damit gepinselt hat und dreimal sein linkes Auge damit gepinselt hat. Wie gesagt, der Gesandte Allah hat das erwähnt, dass die Sicht reinigt oder das Auge reinigt und die Wimpern, gemeint sind also die Haarwimpern, wachsen lässt. Und was ich gefunden habe, ist nur, dass man das tut vor dem Schlafen. Mir ist noch nicht über den Weg gekommen, dass man das tut zu anderen, Angelegenheiten. Wallahu ta'ala a'lam. Ja. Und wie gesagt, Hafizahullah hat gesagt, dass manche Gelehrten es gehasst haben, dass man es verwendet, weil es den Leuten des Fassad, den Leuten, die üble Sache tun, ähnelt. Und wie dem auch sei, er sagte aber, da der Gesandte Allah es verwendet hat, ist es eine gute Sache. Na. Dann die erste oder eine weitere Sache, die zu den Sunan al-Fitra gehören, zu den Sachen, die zur natürlichen Veranlagung des Menschen gehören, ist al-Istihdad. Al-Istihdad bedeutet, dass man seine Schamhaare rasiert oder wegnimmt. Und bekannterweise sind das die Haare, die wachsen um die Geschlechtsteile. Und auf Arabisch heißt Istihdad vom Wort Hadida, also Eisen, weil man normalerweise dafür etwas wie ein Messer verwendet hat oder verwendet. Und darin ist eine Verschönerung des Menschen und eine Reinheit. Und na, aber es muss nicht unbedingt also mit einem Messer sein, kann auch mit anderen Sachen sein, wie man auch auf Hauptsache man entfernt ist. Und na, es ist überliefert worden, dass man dafür also der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, waqata lana, Entschuldigung, also der Überlieferer natürlich hat gesagt, Anas ibn Malik radiallahu anhu, er sagte, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, das heißt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat uns eine Frist gesetzt in Bezug auf halqul ana, das heißt, das Kürzen oder Rasieren der Schamhaare, und taqlim al-adhafir, der Kürzen der Fingernägel, und qassu al-sharib, Kürzen des Schnurrbartes, ونتف الإبطي وتكن ده عكس الهاغة 40 يوما 40 تاغة حتى als Frist gesetzt. نعم ده حديث بي أبو داود رحمه الله und er ist authentisch. Dann eine weitere Sunna der Sunan al-Fitr gehört die Beschneidung al-Khitan. Khitan bei einem Mann bedeutet nichts anderes als dass man die Vorhaut teilweise trennt, und zwar gemeint ist diejenige Haut, die die Eichel bedeckt. Und man macht das im kleinen Alter, also man macht das während das Kind noch klein ist, spätestens wird es zur Pflicht, wenn das Kind, vollreif ist, islamisch gesehen vollreif ist, also Buluh erreicht hat. Und man macht es aber so früh es geht, denn dann ist die Pflicht schon erledigt. Und damit er schon von klein auf in einem guten Zustand aufwächst. No. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist natürlich, dass man das männliche Geschlecht reinigt von allen Unreinheiten und Ähnlichem. Und Bezug auf bei den Frauen ist die Beschneidung gemeint damit, das Entfernen eines überstehenden Stückes Fleisch über dem Ort, an dem der Geschlechtsverkehr stattfindet. Und die Ulama oder die Fuqaha rahimahumullah sagen dazu, wie etwas wie Urfuddik, ein Hahnkamm oder Hahnenkamm. So wird das verglichen. Das Aussehen von diesem Stück wird verglichen wie ein Hahnenkamm. Und der Beleg dafür, dass es gesetzlich ist, ist die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu einer Frau, die war dafür verantwortlich in Medina, die Sachen durchzuführen, hat er zu ihr gesagt, Ashimmi wala tanhaki, das heißt, entferne den oberen Teil, aber schändige nicht. Entferne den oberen Teil, aber schändige nicht. Und dann sagte er, denn dies sieht besser aus, ist besser fürs Aussehen und ist dem Ehemann lieber. Es ist besser fürs Aussehen und ist dem Ehemann lieber. Und der Hadith über Abu Dawud und al-Jami' und er ist sahih. Na. In Bezug auf den Mann ist die richtige Ansicht, dass es Pflicht ist, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat in einem Hadith, alqi anka sha'r al-kufri wahtatin. Er sagte zu jemandem, der den Islam angenommen hat, wirf die Haare des Kufr ab und lass dich beschneiden oder beschneide dich, egal. Und wer heißt es, die Haare des Kuffer, gemeint ist hier damit, wenn man irgendeine bestimmte Frisur hatte, die den Frisuren der Kuffar ähnelt, wie es öfter der Fall ist, wenn jemand Muslim wird, war er vorher Kafir, dann soll er diese Haare wegrasieren. Und Wachtatin ist ein Befehl und der Grundsatz im Fiqh ist, wenn es einen Befehl gibt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann ist eine Pflicht. Das ist im Usul al-Fiqh, Grundlagen des Fiqh, wenn es einen Befehl gibt, dann ist es eine Pflicht. Na. Und wenn man natürlich in Bezug auf die Frau gibt es Ikhtilaf. Manche Ulama haben gesagt, dass es eine Sunna ist, weil offensichtlich nicht so darauf hingewiesen wird wie in Bezug auf den Mann. Und die andere Ansicht ist, dass es eine Pflicht ist, wie für den Frau, wie für den Mann auch. Und der Beleg dafür ist, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam keinen Unterschied gemacht hat zwischen dem zwischen der Beschneidung des Mannes und der Beschneidung der Frau. Und er hat einfach allgemein gesagt, Khams und Min al-Fitra, fünf Dinge gehören zur Fitra, und darunter hat er erwähnt Al-Khitan. Und darunter hat er erwähnt Al-Khitan. Und auch der Befehl, Ashimmi wala tanhaki, entferne den oberen Teil und schändige nicht, weist auch darauf hin, weil es ein Befehl ist. Und die Weisheit, die Fuqaha, die gesagt haben, dass es Sunna ist bei der Frau, sie haben sich geschützt auf einen Hadith, der schwach ist, und den Hadith gelernt. Und zwar heißt es, dass die Beschneidung für den Mann ist Pflicht und die Beschneidung für die Frau ist eine edle Sache. Makramatun lin nisa. Okay? Und der Hadith, weil er schwach ist, ist das die weniger richtige Ansicht. Und bei der Frau ist die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass die Erregung heruntergesetzt wird, nicht weggenommen wird, sondern heruntergesetzt wird, und dass man einen Teil, wie gesagt habe, entfernt, dessen was übersteht. Selbstverständlich gilt als Voraussetzung, besonders bei dieser Sache, dass es jemanden gibt, der die Sache durchführen kann. Wenn es niemanden gibt, wenn man niemanden findet, der die Sache durchführen kann, was muss man dann machen? Man macht es selbst, wenn man es kann. Weil der Prophet Ibrahim, alayhi salatu wassalam, in al-Bukhari berichtet ist, dass er das selbst gemacht hat. Deswegen gehört es dazu. Und es ist auch erlaubt, für denjenigen, der die Beschneidung durchführt, auf die Aura desjenigen zu schauen, bei dem die Beschneidung durchgeführt wird. Die Aura ist normalerweise der Teil bei einem Menschen, der niemanden selbst sehen darf, den man sehen darf, außer man selbst und die Ehefrau. Und wie heißt es, wenn man ein Mann ist, dann wenn man einen Sklaven hat, dann auch. Okay, das sind die einzigen, die das sehen dürfen. Natürlich gemeint ist, wenn man erwachsen ist schon. Na, die nächste Sunna ist das Kürzen des Schnurrbartes und das Wachsen lassen des Bartes. Die nächste Sunna der Sunna al-Fitra. Das Kürzen des Schnurrbartes und das, wie heißt es, wie lange, man soll so lang, so gekürzt werden, dass es nicht über den über die Lippen herausschaut. Dass es nicht über die Lippen herausschaut. Und der Grund dafür ist, oder die Weisheit, die dahinter steckt, dass man seinen Schnurrbart kürzen soll und den Bart wachsen lassen soll, ist erstens das schönere Aussehen des Mannes, zweitens die Reinheit des Mannes und drittens, dass man sich unterscheidet von den Kuffar, dass man sich unterscheidet von den Nicht-Muslimen, von den Ungläubigen. Und darüber gibt es viele Hadithe, die überliefert worden sind, über diese zwei Sachen. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat sehr darauf geachtet, dass man sich von den Nicht-Muslimen unterscheidet, in allem Möglichen. Sodass sogar die Juden gesagt haben, es gibt keine Sache, die dieser Mann auslässt, worin er sich nicht von uns unterscheiden lassen möchte. Es gibt keine Sache, die dieser Mann auslässt, worin er sich nicht von uns unterscheiden lassen möchte. Und das haben sie auch verstanden, dass das ein warum? Weil der Prophet hat ja gesagt, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Das heißt, wer einem Volk ähnelt, der gehört zu ihnen. Und der Beweis dafür ist, dass Ibn Umar radiallahu anhu überliefert hat, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam, er sagte, amara bi ihfa al-shawarib wa ihfa al-liha. Er hat angeordnet, dass man seine Schnurrbart zerkürzt und den Bart wachsen lässt. Und wenn er angeordnet hat, dann ist es eine Pflicht. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Sahih und auch in Al-Jami'. Und es gibt auch übrigens in dieser Hinsicht keine Meinungsverschiedenheit unter den vier Fuqaha. Weder bei Imam Abu Hanifa, noch Shafi'i, noch Ahmad, noch Malik gibt es darüber Meinungsverschiedenheit, dass man, also sie alle sagen, dass es eine Pflicht ist. Warum? Weil, wie gesagt, der Grundsatz in Usul al-Fiqh belautet, wenn der Gesandte Allah s.a.w. oder Allah subhanahu wa ta'ala einen Befehl aussprechen, dann ist es eine Pflicht. Ja. Und die Weisheit sagt er hier, خَالِفُ الْمُشْرِكِينَ أَحْفُ الشَّوَارِبْ وَأَوْفُ الْلِحَى. Das heißt, unterscheidet euch von den Mushrikin, unterscheidet euch von den Götzendienern. Ahfu al-Shawarib, also kürzt die Schnurrbärte und lässt die Bärte wachsen. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und im weiteren Hadith sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Ahfu al-Liha wa jazzu al-Shawarib wa ghayru shaybakum wa shibakum wa la tashabbahu bil-Yahudi wal-Nasara. Das heißt, lasst die Bärte wachsen, kürzt die Schnurrbärte und ändert eure älteren Leute. Gemeint ist, man soll die Haare färben von einem älteren Mann. Wenn er einen Bart hat, der schon weiß geworden ist, soll man sie färben, nicht weiß lassen. وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى und ähnelt euch nicht den Juden und Christen. Und seid nicht ähnlich wie die Juden und die Christen. Also alles diese Hadith, der Hadith ist bei Suyuti in seinem Jami' und er ist auch sahih. Und in einem anderen Hadith heißt es خَالِفُ الْمَجُوسِ, also auch über diese gleiche Angelegenheit, unterscheidet euch von den Majus. Majus sind die Feueranbeter gewesen damals. Und auch vielleicht noch heute. Und der Hadith ist auch bei Al-Jami' und Sahih. Und dazu möchte ich sagen, dass entgegen mancher vorherrschender Meinung, also manche Leute, sie sagen Folgendes. Sie sagen, man sollte, wenn man in, ich rede jetzt von Deutschland, weil wir in Deutschland sind. Manche Leute sagen, man sollte, wenn man in Deutschland ist, sich äußerlich anpassen. Was die Kleidung angeht und auch den Bart angeht und das Aussehen angeht überhaupt. Warum? Weil sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich auch seinem Volk angepasst. Und sie sagen, dass wenn man sich kleidet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich gekleidet hat, dann ist das schlecht für die Da'wa. Denn es ist schlecht, wenn man zu Leute zum Islam einladen möchte. Und wir sagen aber als Gegenargument erstens, eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam kann niemals schlecht für die Da'wa sein. Das geht nicht. Per Definition nicht, weil er hatte die Da'wa vorgemacht. Zweitens, die Idee, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Leute damals Bärte getragen haben und wir heute nicht mehr. Und das weist darauf hin, dass es eine Sache der Zeit war und dass man sich anpassen muss, sie ist brutal falsch. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den Hadith hat doch gerade gesagt, Khaliful Mushrikin, unterscheidet euch von den Götzendienern. Das heißt, dass die Götzendiener in Mekka, dort wo sie gelebt haben, die haben das nicht gemacht. Sie hatten genau umgekehrt. Sie hatten einen langen Schnurrbart und kurze Bärte gehabt. Und er hat gesagt, unterscheidet euch von ihnen. Also von dem Volk, wo sie gerade leben unter ihnen. Das heißt, sie haben sich sehr wohl unterschieden von den Leuten. Ja? Und sie sind dadurch aufgefallen, dass sie anders aussahen als die Mushrikin und die Juden und die Christen. Deswegen, also zu sagen, dass man sich anpassen muss äußerlich, das ist eine Sache, die gegen die Sunna verstößt. Offensichtlich, wenn man seine Religion ein bisschen lernt, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier extra gesagt hat, unterscheidet euch von den Leuten, die nicht so aussehen wie ihr. Und zweitens, niemand wird Muslim bei der Da'wah nur weil er sieht, dass du einen schönen Anzug anhast oder dich frisch rasiert hast. Das ist einfach eine wie sagt man, utopisch. Dann natürlich, das weitere Problem der Sache ist, dass man sich anpasst an den anderen, ist das Verbot des Anpassens an den anderen. La tashabbahu, also Entschuldigung, der Hadith heißt, man tashabbaha biqaumin fa minhum. Das heißt, wer ein Volk ähnelt, gehört zu ihnen. Das heißt, wenn du es auch noch machst, damit du ihnen ähnelst, das ist die gefährliche Sache an der Sache. Ja? Und erst recht, wenn man irgendwie bestimmten Leuten nachmachen möchte. Und so sagte ein Dichter im Arabischen, يُقْضَى عَلَى الْمَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, der Mensch erfährt bestimmte Prüfungen, sodass er, oder wird in bestimmten Dingen geprüft, sodass er sogar die schönen Dinge als nicht schön sieht. Die schönen Dinge als nicht schön sieht. Und ein anderer sagte, وَلَا عَجَبٌ أَنَّ النِّسَاءَ تَرَجَّلَتْ ولكن تأنيث الرجال عجيب. Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass die Frauen so sein wollen wie Männer. ولكن تأنيث, aber dass die Männer so sein wollen wie die Frauen, das ist seltsam, sagte der Araber. Aber Muslim war er nicht, Allah auf jeden Fall. Das ist ein schöner Vers, den er hier erwähnt. Ja. Zu den weiteren Dingen der Fitra gehört Taqlim al-Adhafir. Das Kürzen der Fingernägel, sodass man sie eben nicht lange wachsen lässt. Und das Kürzen der Fingernägel gehört zur Schönheit. und wie heißt es, das Entfernen des Schmutzes wird dadurch auch gewährleistet, denn unter den Fingernägeln, sagt man, staut sich auch manchmal Schmutz, oder nicht manchmal, sondern schaut sich viel Schmutz, und man sagt auch, man unterscheidet sich dann von den wilden Tieren, die haben auch manchmal so lange Fingernägel, und es gehört eben einfach zur Sünde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und man gleicht nicht den Frauen, und man unterscheidet sich nicht von der Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man sich daran hält. Zu den nächsten Sachen der Fitra gehört das Zupfen der Achselhaare, und gemeint ist damit überhaupt das Trennen der Achselhaare, dass man es irgendwie trennt, sei es durch Rasieren oder durch andere Angelegenheiten. Und das führt auch dazu zur Reinheit des Menschen und dass der üble Geruch entfernt wird, der dadurch verstärkt wird, wenn man diese Haare nicht entfernt. Liebe Geschwister, also eine Sache habe ich noch unerwähnt gelassen in Bezug auf den älteren Mann. Wenn jemand sehr alt ist und es fällt ihm schwer, dann ist die Beschneidung für ihn keine Pflicht. Und zwar wegen Grundsatzes, weil es eben eine Allah SWT legt niemandem etwas auf, was er nicht zu leisten vermag. Und es kann sein, dass es für ihn äußerst anstrengend ist, so etwas zu machen. Die zweite Sache ist Al-Qaza'. Es geht etwas mit Al-Qaza'. Qaza' auf Arabisch hat der Prophet hat er verboten. Und zwar Qaza' ist, dass man einen Teil seiner Haare entfernt am Kopf und einen anderen Teil nicht. Entweder indem man sie ganz rasiert, einen Teil der Kopfhaare, einen anderen Teil nicht, oder dass man einfach in Stufen reinmacht oder so etwas. Also man einen Teil entfernt und einen anderen Teil nicht entfernt. Man soll von anderen Haaren am Kopf gleichmäßig entfernen. Und wenn ein Friseur so etwas durchführt, dann sündigt er, und der Handel ist verboten, so etwas zu machen. Denn alles, was Allah und sein Gesandter verboten haben, so ist auch das Handeln damit verboten. Also wenn Allah Schweinefleisch verboten hat zu essen, zu trinken oder Alkohol zu trinken, dann ist auch der Handel damit automatisch verboten zu trinken. Das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns klar gemacht. Liebe Geschwister, Alhamdulillah ist unsere Religion die Religion der Reinheit und die Religion der Reinigung, der Sauberkeit. Deswegen sollte der Muslim sich immer so verhalten, dass er am reinsten ist und am schönsten äußerlich aussieht. Natürlich gemäß der Sunna des Propheten, das ist mit Schönheit gemeint. Und sich unterscheidet, sollte man sich unterscheiden von der Art und Weise, wie die Mushrikin und andere Nicht-Muslime sich kleiden oder verhalten oder ähnliches. Und auch das, und wenn man sich an diese Sunnan hält, dann findet man sich auf der Rechtleitung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wie wir gesehen haben, bei manchen Sunnan von der Fitra sind das ja Dinge, wodurch man sich unterscheidet auch von den Frauen, oder die Frauen unterscheiden von den Männern oder umgekehrt. Deswegen sollte man diese Sachen auf jeden Fall durchführen und sich unterscheiden, nicht irgendwie in anderen Leuten nachmachen. Das bezieht sich besonders auf jugendliche Muslime, die sich in diesen Ländern diesen Ländern aufwachsen und bestimmten sogenannten Berühmtheiten nachahmen, was alles natürlich verboten ist, aber da spielt natürlich auch eine Erziehung eine große Rolle. Und jedes Mal, wenn man eine Sunna weglässt, kommt stattdessen eine üble Sache, die natürlich mit der Sunna dann nichts mehr zu tun hat. Zum Abschluss, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem weiteren Hadith, Ashrun min al-Fitra, der Hadith ist Hassan und Abu Dawud, 10 Dinge gehören zur Fitra. Er sagt, Qassu al-Sharib, das Kürzen des Schnurrbartes, wa i'fa'u al-Lihya, das Wachsenlassen des Bartes, wa siwak, das Benutzen von Miswak, wa al-Istinshaqu bil-Ma'i, das heißt, das Spüren der Nase mit Wasser, zum Beispiel beim Wudu, وقصل الأظافر und das Kürzen der Fingernägel, وغسل البراجم das Waschen der Fingergelenke, also Modul auf 8, dass man auch die Fingergelenke mitwäscht, ونتف الإبط das Zucken der Achsenhöhle, وحلق العانة das Rasieren der Schamhaare, وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء, das heißt dass ich reinigen mit Wasser, dass ich reinige mit Wasser, besonders nach der Notdurft. وقال زكريا, ein Überlieferer sagte, قال مصعب, ein anderer Überlieferer sagte, also زكريا überliefert مصعب diesen Hadith und sagte, ونسيت العاشرة, ich habe vergessen, was die zehnte Sache ist, إلا أن تكون المضمضة, es sei denn, es ist die مضمضة. Und مضمضة ist gemeint damit das Spülen des Mundes. Spülen des Mundes beim Wudu oder überhaupt nach dem Essen. Ist auch überliefert, dass man, wenn man gegessen hat, was Fetthaltiges, Milchschirrung oder so, dann soll man auch seinen Mund ausspülen. Gehört auch zur Sunnah dazu. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.